Dokumentation. Zur eigenen Sache. Schneider möchte im Internet allein nur das vorzeigen, was er einmal gemalt, geschrieben oder an Musik aufgenommen hat. Was er geschrieben hat, steht jetzt dafür bereit, gelesen zu werden. Was er gemalt hat, kann man sich ansehen. Es soll sich dabei zeigen, ob das jemandem gefällt. Aber was ist mit der Musik von ihm? Auch zu ihr gäbe es etwas zu sagen. Sie hat den eigentlichen Ursprung seiner Arbeiten verkörpert. Das ist so wahr, auch wenn sie unterdessen recht einfach gehalten ist. Dokumentation. Hinweis zum Werk. Ein gewisses Ungleichgewicht in der Struktur von Schneiders Wirken ist seinem Werk nach wie vor enthalten. Die Leserschaft soll es wissen dürfen. Man sollte das Werk von Schneider darum nicht allein nur mit Genauigkeit betrachten. Es hat auch seine Dynamik zu eigen. Eine solche kann es widerspiegeln, wie er das Gegebene auffasst und anbringt. Reflexion. Ansprache. Schneider hat noch immer wenig Freude am Sprechen mancher Leute gefunden. Das ist ihm klar geworden, während sich diese in seiner Gegenwart auf etwas nicht vor Ort zum Zeitpunkt des Geschehens Vorhandenes bezogen haben, was sie weder erlebt noch getan haben können. Jene Leute, welche es gemeint haben, dass sie zu allem etwas Geeignetes zu sagen vermögen, haben ihn darum zuweilen schon arg genervt. Solch einem, vom Weg abgekommenen Menschen bräuchte man schließlich nicht alles zu glauben, was er von sich gegeben hat. Wenn es dem Autor um etwas bei seiner Sache gegangen ist, dann um eine Erhaltung der inneren Ordnung eines Menschen. Schneider hat die Grenzen darum bei sich klar abgesteckt. Was er bereits geschaffen hat, ist wahrscheinlich nicht zu wenig gewesen. Mit sich versucht er unterdessen klar zu kommen. Derweil hat er all das aufbereitet, was nun hier und andernorts als Wort, Bild und Klang von ihnen aufgefunden werden kann. Gedanke. Was wir schon zu tun bereit gewesen sind, haben wir uns gerne erpflegt. Aber ohne Lust an etwas tätig sein zu müssen, ist zuweilen schon so manchem Albtraum gleichgekommen. Info. Anschreiben. Sehr geehrte Damen und Herren. Hier auf dem kleinen Wiki, Art Trash, im Frieden sein, finden Sie eine Kurzübersicht über das Kunstschaffen von M. Schneider, Stern 1975, einem Art Trash-Aktivisten aus Deutschland. Es enthält zudem ein Portal zu den weiteren Wikis aus seiner Feder als Baukasten, eigener Makeart. Diesem ist seine Content-Seite mit Bildern und Musik beigeordnet. Die Übersichten dazu finden Sie im Menü, kleine Kopfseite, unter den beiden Schaltern dort. Was hier auf dem Wiki aufzufinden ist, soll eine prägnante Zusammenfassung dessen sein, was andernorts viel weitläufiger vom Autor ausgeführt worden ist. Er möchte Ihnen mit dieser Internetseite die Grundlage seines Wirkens verständlich machen. Sein Bekenntnis zum Art Trash soll Ihnen dabei gut ersichtlich sein. Sehen Sie sich bitte auf dieser Seite hier etwas um. Es gäbe bei ihr so manches aufzufinden, was noch einer Entdeckung durch Außenstehende harrt. Viel Spaß dabei wünscht Ihnen nun. Mit freundlichen Grüßen. Der Autor Matthias Schneider.